hurry to re-up. Are you ready, Ruckers? Number nine, the music is reversible, but time. Guten Abend zum Nachtflug. Die eben gehörte Musikcollage besteht aus Rockmusikzitaten der letzten 20 Jahre, denen allen eines gemeinsam ist. Spielt man bestimmte Stellen auf den Platten rückwärts ab, werden Aussagen hörbar, die beim Vorwärtsabspielen nicht wahrnehmbar sind. Fast jeder Plattenspieler lässt sich leicht zum Rückwärtsspieler präparieren, indem der Treibriemen verdreht eingelegt wird. Zur Verdeutlichung hier noch einmal die Beispiele aus der Collage. Die Berliner Band Strangeman stellte ihrer erst dieses Jahr erschienenen Platte einen rückwärts eingespielten Satz voran. Die rückwärts abgespielte, aber nur so erkennbare Aussage ist direkt dahinter geschnitten. Are you ready, Rockers? Auch der Satz am Schluss der Collage, a record is reversible, but time is not, turn back, turn back, aus dem Stück Fire on High des Electric Light Orchestras, ist mit dieser vergleichsweise harmlosen Technik verschlüsselt worden. Was bei den Strangemen als absichtslose Spielerei erscheint, gewinnt bei der wohl bekanntesten Anwendung dieses Backmasking genannten Verfahrens auch an inhaltlicher Bedeutung. Das Stück Revolution No. 9 aus dem White Album der Beatles beginnt mit einer Stimme, die mit eigenartiger Betonung die Worte Number 9 wiederholt. Dreht man diese um, ist mit etwas Mühe der Satz Turn Me On, Dead Man zu verstehen. Vorwärts- und Rückwärtsversionen sind hier mehrfach hintereinander gestellt. Turn me on, dead man. Ein Verweis auf möglicherweise satanistischen Einfluss. Auch die Technik des Backmasking ist hier wesentlich verfeinert eingesetzt. Nicht die bloße technische Umkehrung eines an sich vorwärts gesprochenen Satzes mit Hilfe eines Tonbandgerätes, die entsprechend leicht zu entschlüsseln ist, kommt hier zur Anwendung, sondern eine lautmalerische Strukturierung des vorwärts gesprochenen auf eine umgedreht enthaltene Botschaft hin. Für diese subtile Variante im Zusammenhang mit dem Satanskult gibt es Beispiele aus den 70er Jahren. Die bekanntesten Namen darunter, die Eagles, Pink Floyd und Led Zeppelin. Gerade letztere brachten es zu wahrer Meisterschaft im Backmasking. In dem Stück Stairway to Heaven gibt es eine Textzeile in der sechsten Strophe, in der von zwei Wegen, zwischen denen eine Wahl möglich ist, gesprochen wird. Yes, there are two paths you can go by, but in the long run there is still time to change the road you're on. Dreht man genau diesen Satz um, kommt eine Aussage zum Vorschein, die sich auf den vorwärts gesungenen Text bezieht. Die Entscheidung für einen Weg, den des Satans, ist gefallen. There is no escaping it, it's my sweet Satan. The one will be the path, what makes me sad, whose power is Satan. Zum besseren Verständnis ist die Umdrehung des Textes mehrfach hintereinander zu hören. Yes, there are two paths you can go by, but in the long run, there's still time to change the road you're on. Half more, can't reach that first hour and say, versteckten, für das Bewusstsein nicht zu entschlüsselnden Botschaften. Als ich einem Freund von diesen seltsamen Musikerlebnissen erzählte und die Led Zeppelin erwähnte, assoziierte er, wie er mir später sagte, ohne etwas Näheres zu wissen, Stairway to Heaven. Satanskult und Led Zeppelin zusammenzubringen ist nicht schwierig, aber dass ihm ausgerechnet der flauschig softe Anfang dieses Stückes einfiel, ist signifikant überzufällig. Heißt das, wir haben es mit ausgefeilter Subliminal-Technik zu tun? Botschaften, die nicht ans Bewusstsein dringen, die aber gerade deshalb im Unterbewusstsein ihre Wirksamkeit entfalten? Stecken dahinter Medienphysiologen, die wissen, dass ein Einzelbild in einem Film, das eine Cola-Dose zeigt, den Konsum des amerikanischen Sprudels in der Pause hochschnellen lässt? Oder die wissen, dass bestimmte Frequenzen uns beruhigen, zur Arbeit antreiben oder aggressiv machen? Vielleicht haben sie eine Instanz im Gehirn entdeckt, die die Rückwärtsbotschaften umzudrehen vermag, und der flüstern sie ihre Satansbekenntnisse ein. Wir haben bislang nur einen einzigen Hinweis auf das Produktionsverfahren finden können. Es entstammt dem Buch »Die okkulte Seite des Rock« von Fernando Bagnol, einer recht fragwürdigen Quelle. Andererseits ist es nur eine Frage, wie weit man sich selbst paranoisch infizieren lässt, ob man der folgenden Darstellung folgt. Sie wird einem Johnny Todd zugeschrieben, ehemals leitender Direktor der Zodiac Productions, dem angeblich größten Zusammenschluss von Schallplattenfirmen in den USA. Wenn man eine Matrix-Aufnahme von dieser einen werden alle anderen Schallplatten gepresst, fertiggestellt hatte, wurde diese Matrix in einen Saal gebracht, der nie für die Öffentlichkeit zugänglich ist, und dort auf einen Altar gestellt, der sich im Norden des besagten Saales befindet, zusammen mit einer Briefrolle und einem umgedrehten Stern. Alles steht innerhalb eines Kreises, der auf dem Boden aufgezeichnet ist. 13 speziell ausgewählte Personen rufen Corbin an. Sie legen die Hände auf und rufen zu den Dämonen, dass sie erscheinen mögen. Dann führt man die Anrufung des Rajay durch, der Fürst des Satanskults, damit er den Dämonen befehle, dass sie jede von dieser Matrix aufgenommene Schallplatte begleiten. Das geschieht mit jeder Schallplatte, die für eine der großen Firmen hergestellt wird, und dies ist zugleich der Grund, warum die Leute sie kaufen, denn sie enthalten Zauberei. Es genügt nicht, keine Rockmusik mehr zu hören. Es ist notwendig, all diese Platten zusammenzusuchen und sie zu verbrennen. Leider behalten sie die Leute weiterhin bei sich und bringen alle nur erdenklichen Entschuldigungen vor. Doch was immer es sei, ich weiß, dass es Lüge ist. Ich habe Leute gesehen, die ohne Musik in einen schrecklichen Zustand fielen, weil sie deren Gefangene sind. In der satanischen Welt weiß man, dass die Mehrzahl der Lieder Hexerei ist, von Dämonen inspiriert. Hotel California war eines der mächtigsten Lieder, die geschrieben wurden. Es ist wieder die alte Leier. Totale Konfrontation. Sie gegen uns. In dem amerikanischen Spielfilm Ragman von 1986, der in den deutschen Kinos zwar angekündigt war, der dann aber nie gezeigt wurde, geht es um eine rückwärts abzuspielende Platte, mit der magische Kräfte beschworen werden können. Es sind die unheimlichen Kräfte des verstorbenen Rockidols Sammy Kerr, dessen gewalttätige, sodomitische, obszöne Shows das Blut der Bürger gerinnen ließen. Eddie, sein größter Fan, Träger von Totenkopf-T-Shirts und im Kreis seiner Mitschüler stets gehänselter und drangsalierter Außenseiter, bekommt über den DJ eines kleinen Senders das Vermächtnis Sammy Kerrs in Form einer einmaligen Platte zugespielt. Hier habe ich was für dich. Weißt du, was das ist? Seine Hinterlassenschaft. Die letzte Platte von Sammy Kerr. Tja, sie wollten ihn zum Schweigen bringen, aber das haben sie nicht geschafft, er lebt. Oh. Hier drin. Und spielst du sie? Ja, Mitternacht, an Halloween. Das war Sammy's Idee. Als er entdeckt, dass er rückwärts Kontakt mit Kerr aufnehmen kann, tun sich ihm ungeahnte Möglichkeiten auf. Hier ist Ragman. Ich habe eine Frage. Ist die Botschaft gestern für mich bestimmt gewesen? Sie gehört zu meinem Plan. Oh, sehr gut. Okay, das wollte ich hören. Also, du hast einen Plan. Und, was für ein Plan ist das? Alle fertig zu machen. Er beginnt, sich mit Hilfe magischer Unterstützung an seinen Peinigern zu rächen. Aber was als harmlose Heimzahlung anfängt, wächst sich zum nackten Halloween-Horror aus. Eddie wird die Geister, die er rief und mit denen er einen Pakt schließen musste, nicht mehr los. Ich will wissen, was Genie passiert ist. Kleine Nervkitzel. Ich fange an, mir Sorgen zu machen, hörst du? Und jetzt sag mir, was haben wir ihr getan? Was haben wir ihr angetan? Wir machen alle fertig. Hör auf damit! Sie liegt bewusstlos im Hospital, das war nicht nur ein kleiner Nervenkitzel. Hör zu. Wir können nicht einfach hingehen und dann... Wir werden sie alle fertig machen. Die beim Rückwärtsabspielen der Platte zu hörenden Texte bleiben nicht passiv gespeicherte Phoneme, keine tote Stimme, sondern sie verändern sich. Kerr spricht mit Eddie und gibt ihm Anweisungen. Er hält ihn in seiner Gewalt und will ihn zum Werkzeug seiner blinden Zerstörungs- und Mordwut machen. Als Eddie aussteigen will, kehrt sich der Rachegeist Kerrs auch gegen ihn. Sobald ein Radioempfänger mit Strom versorgt wird, kann der grauenhafte Kerr ihm leibhaftig entsteigen, um seine Blutorgien zu zelebrieren. Der rückwärts ins Leben gerufene Dämon kann sich durch das Stromnetz materialisieren. Und so kann er auch durch den Bildschirm eines TV-Geräts hindurchgreifen, um sich einen plappernden Bürger aus einer Talkshow zu schnappen und ihn als verkohlten Torso vor den Apparat zu werfen. Nur noch die Vernichtung sämtlicher Bänder mit den rückwärts eingespielten satanischen Botschaften wird dem Schrecken ein Ende bereiten können. Der Film Ragman zeigt ein Medienszenario. Platten, Bänder, Radio, Fernsehen, die technischen Medien sind immer auch spiritistische Medien. Dass sich Mediengeschichte eigentlich nur als Geistergeschichte auffassen lässt, zeigt ein Blick ins 19. Jahrhundert. Die Spiritisten gehörten jeweils zu den ersten, die sich eine technische Innovation zunutze machten. Fotografie diente dem evozierten Geist dazu, sich zu manifestieren, einen Abdruck von seiner Aura zu hinterlassen. Auf den Wachsrollen der frühen Grammophonie, wie im Rauschen der Telefonie, fanden sich Botschaften von okkulten, von imaginären Sendern. Wie bei rückwärts eingesprochenen Rockplatten gab es damals diejenigen, denen solche Nachrichten Vergnügen bereiteten, und die, die sich davon bedroht fühlten. Die Paranoiker in den Irrenanstalten, die bekanntlich über ein geschärftes Bewusstsein verfügen, klagen seit Ende des 19. Jahrhunderts über Verfolgung und Zermürbung durch Medien. Da werden Antennen auf sie gerichtet, Magnete und elektrische Ströme reizen ihre Nerven und ziehen ihnen die Gedanken aus dem Kopf. Spiegel lenken Strahlen auf sie. Im Telefon, in den Zeitungen und mit seinem Auftauchen auch im Radio sind geheime Botschaften versteckt. Vielleicht sind unsere Rocksänger, denen wir das Wort im Mund umgedreht haben, ja ganz unschuldig. Sie sind unwissende Medien irgendwelcher Dämonen. Das Phänomen ist seit langem bekannt. Es trägt den hübschen Namen Glossolalie, das heißt Zungenreden. Im Neuen Testament wird von dem berichtet, was den Aposteln zu Pfingsten widerfuhr. Und es geschah schnell ein Brausen vom Himmel, wie eines gewaltigen Windes, und erfüllte das ganze Haus, da sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer. Und sie wurden alle voll des Heiligen Geistes und fingen an zu predigen mit anderen Zungen, je nachdem der Geist ihnen gab, auszusprechen. Vom ekstatischen Reden in fremdem Sinn wird immer wieder berichtet. Auch die Psychologie kennt das Phänomen. Sollten auch die umgekehrten Rocknachrichten ein Beispiel dafür sein? Oder ist es vielmehr unser Hören, das noch jedes sinnlose Gestammel und Gezische hermeneutisch zu entschlüsseln versucht? Was sollen wir zum Beispiel von Willy Forst denken? Im Handumdrehen taucht aus seinem harmlosen Liebesstückchen »Ich bin heute ja so verliebt« der Ruf »Hit me« auf. Bekennt sich hier Forsts Unterbewusstsein zu einer verborgenen masochistischen Neigung? Ist er Medium eines Dämons, dem seine Musik nicht gefällt? Ist er, immerhin in den 20er Jahren, Vorläufer des Backward Masking? Oder doch nur unsere Hörparanoia? Nimm sie her, ich sie los, leben spiele, abrasenlos, spiele vor. Die Frage ist immer noch ungeklärt, ob mehr dahinter steckt als eine Modeerscheinung, ob jemand damit einen Zweck verfolgt, eine langfristig wirksame, suggestive Beeinflussung über das Unterbewusstsein. Oder eine infame Verkaufstechnik vielleicht, die auf die Kassiber-Intimität gewisser eingeweihter Kreise setzt. Wir bekamen dazu einen Brief von Helmut Höger aus La Jolla, Kalifornien. Er schreibt uns. Ihr batet mich vor der Abreise hier in Los Angeles, etwas über die wahren Hintergründe des Backmasking herauszufinden. Eine Weile lang schwankte ich unschlüssig zwischen Empirie und Spekulation, also zwischen rausgehen mit irgendwelchen Plattenleuten und Musikern reden oder im Bett bzw. am Strand liegen bleiben und mir ein paar Gedanken darüber machen. Trotz der Hitze entschied ich mich dann für Ersteres. Schließlich ist hier Amerika und da gelten nur Fakten, wozu zwar genau genommen etwas vom Hörensagen, Hearsay, Bekanntes nicht zählt, aber lassen wir dererlei erkenntniskritische Spitzfindigkeiten außer Acht. Im Telefonbuch von Los Angeles stehen über 1200 Adressen von Kirchen und religiösen Vereinigungen, darunter ca. 40 satanistische. Ich habe aber stattdessen Mark Brady angerufen. Er produziert im ehemaligen Studio von Ike Turner Platten, in der Hauptsache für RCA. Wir trafen uns in einem Café in Venice. Hier nun, was er zum Thema Backmasking zu sagen hat. Die Rockmusik ist schon seit langem ein Geschäft wie jedes andere geworden. Junge Musiker, die groß herauskommen wollen, müssen sich in ihrer Musik und in ihrem Auftreten den jeweils aktuellen Trends anpassen, gleichzeitig aber um ein eigenständiges Authentic Image bemühen. Es muss was rüberkommen, you understand. So Brady. Die ewige Quadratur des Warenzirkels also. Seitdem diese Musik aber nicht mehr als Ausdruck und vor dem Hintergrund einer sozialen Bewegung vom Establishment bekämpft, in alle möglichen Bereiche vorzudringen versucht, sondern um Marktsegmente kämpft, also mit Begriffen wie Management, Verkaufsstrategie, Akzeptanz und Hörerwünsche operiert, ist ihre Message abhanden gekommen. Phänomene wie die Dechiffrierclubs der Grateful Dead, die Szene um Jefferson Airplane oder um Frank Zappa gibt es nicht mehr und die Alternative zwischen Michael Jackson und Prince ist nicht zu vergleichen mit der zwischen Elvis Presley, Dirty und Pat Bone, Clean, seiner Zeit. An diesem Fading Away des Sozialen kann auch das Engagement einer Band für Nelson Mandela oder für Ronald Reagan nichts ändern, obwohl das eine vielleicht intelligenter als das andere sein mag. In dieser Situation des Anything Goes versuchen die Musiker, Produzenten und Plattenfirmen alles Mögliche, um ihre Werke den Discjockeys und Kids nahezubringen. Die Dead Kennedys lassen sich ihre Plattencover von Giga, der übrigens mit dem Satanismus liebäugelt, gestalten. Und weil diese Cover verboten werden, sind einige Kids besonders scharf drauf. Die Radiostationen interessieren sich aus begreiflichen Gründen nicht besonders für Cover. Also versuchen es viele Gruppen mit gewagten Texten, die von den Tugendwächtern der Moral Majority bzw. von irgendwelchen mächtigen und empfindlichen religiösen Gruppen sofort verdammt werden. Mit Glück kommen die betreffenden Platten dann auf den Index und einige Discjockeys können es daraufhin wagen, sie trotzdem zu spielen und sich ganz radikal dabei vorkommen. Kill the Pope, fuck the President, Heil Hitler oder irgendetwas in der Art bewirkt in Amerika immer noch Wunder. Das war schon damals so in Berkeley, wo man monatelang unbeachtet gegen den Vietnamkrieg demonstriert hatte. Bis eines Tages jemand mit einem Schild Fuck the War herumlief, 2 Minuten später wurde er verhaftet, bis zum Abend waren es 11 Verhaftete. Mit einer ähnlichen Provokationsstrategie hatten zuvor auch die Tupamaros gearbeitet, noch erfolgreicher. Niemand außer der Polizei nahm Notiz von ihnen, solange sie Bomben legten. Aber als sie anfingen, Politiker und Prominente als Schwanzlutscher und verdammte Hurenböcke zu beschimpfen, war der Teufel los. Apropos, seit dem Ende der 70er Jahre ist hier, wie im übrigen Amerika, eine Art von religiös-fundamentalistischer Neubesinnung losgetreten worden. In Deutschland würden die Kids auf solche Saubermännerfeldzüge mit Hakenkreuzschmierereien reagieren. In Kalifornien besinnt man sich auf die alten Satanisten. Die Prollis und zu kurz gekommen auf Charles Manson, die Studis auf Kenneth Anger. Brady hält beide für Spinner. Erst recht die, die jetzt ihre letzten satanischen Weisheiten aus ihnen saugen. Charles Manson bekam seine antichristlichen Messages seinerzeit bereits durch Backmasking einiger Beatles-Platten und Anger inspirierte eine Zeit lang die Rolling Stones satanisch. Das Problem bei diesem ganzen Zauber war nur, dass luziferische Rituale, Versammlungen und Messen, selbst wenn dabei irgendwelche Jungfrauen geschändet und Ziegenböcke abgeschlachtet werden, ähnlich attraktiv sind wie Kirchentage, Gottesdienste und Sektenbeauftragte. In anderen Worten, den Kids war eher nach direkter Satisfaction und Streetfighting zumute. Heute kann man darüber nicht mehr lachen, selbst die politischen Institutionen sind mittlerweile obsolet. Deshalb halten sich die meisten Musiker damit auch gar nicht lange auf und besingen gleich und ausschließlich die Liebe und das Unverstandensein. Das langweiligste überhaupt, arme kleine Schweine, die in der Hobby- und Unterhaltungsindustrie groß rauskommen wollen. Aber immerhin, es gibt die Sinngeber, die davon leben, diese Produkte mit Bedeutung aufzublasen, und es gibt die vielen, vielen Sinnsucher, junge Menschen, die ihrem jämmerlichen Türkendasein einen Sinn geben wollen. Die Wissenschaft ist grobschlächtig, das Leben subtil. Deswegen brauchen wir die Literatur. So sagt es einmal Roland Barthes. Und für die nicht-Literatur lesenden Teenager gibt es die Rockmusik, so könnte man hinzufügen. Da diese Rockmusik aber mittlerweile so völlig sinnentleert ist, kam irgendjemand auf die Idee, laut Brady hieß er Dan Wirtz und war Tontechniker in Hollywood, den Songtexten eine geheime, mit gewissen Mühen dechiffrierbare Bedeutung unterzulegen. Praktisch wie die Amerikaner sind, war dazu keine hermeneutische Anstrengung mehr nötig, wie vielleicht noch zum Verstehen eines Dylan- oder Morrison-Textes, sondern nur noch ein technischer Kniff. Die entsprechend sinnpräparierte Platte musste man rückwärts abspielen. So wie es Charles Manson und seine Horrortruppe auch schon praktiziert hatten. Mit diesem Backmasking erreichte man dreierlei. Erstens kreierte man eine neue Aura der Subversion, wie sie in den alten Tagen jeder Rockmusik noch anhaftete. Zweitens entstanden durch diesen Kunstgriff Eingeweihte und Nicht-Eingeweihte, also eine Fanszene von Wissenden, was früher durch Rauschgifte und bestimmte Musikstücke erreicht wurde. Und drittens flankierte die über die Fans an andere weitererzählte Geheimbotschaft die öffentliche Werbung der Plattenfirma aufs Schönste. Denn den öffentlich arbeitenden Sinngebern und Public Relation Leuten glaubte sowieso kein Schwein mehr irgendetwas. Außerdem ist das Selbstdechiffrieren ähnlich sinnerfüllend wie die Selbstfindung und sowieso kann sich jeder Jungami leicht an technischen Spielereien begeistern. Vor allem, wenn diesem noch der Ruch des Verruchten anhaftet, wie beispielsweise satanistischen Botschaften oder Computerhacking. Ich bin mit Brady einer Meinung, dass die auch hier in Kalifornien seit einiger Zeit überall aus dem Spekulationsboden sprießenden Spielhallen für Jugendliche weitaus subversiver sind als diese versteckten Messages auf Schallplatten. Erstens sind Botschaften, Sinnsprüche sowieso überflüssig. Diese ganzen früheren Hickhacks über irgendwelche Parolen waren schon nicht mehr als blöde Wichsereien. Und zweitens ist die Rockmusik auf Schallplatten mittlerweile, ob mit oder ohne Satanismus, nur noch eine Form von Umweltverschmutzung. Die akustische Avantgarde arbeitet sich an der Heimtücke von Geräuschen ab und mir ist die Stille am liebsten. Ich hoffe, dass dir meine Hearsay-Informationen von Brady irgendwie von Nutzen sind, ansonsten kann ich dir nicht weiter dienen. Notfalls musst du deine Sendezeit eben mit Abspielen irgendwelcher Rockmusiken über die Runden bringen. Bis bald, Helmut Höge. PS, mein Resümee, ja, es ist eine Verschwörung, je mehr ich darüber nachdenke. Also ich bin keine Schwörung. Es ist verschiedentlich behauptet worden, dass die Technik des Rückwärtssprechens auf Aleister Crowley zurückgeht. Crowley war Magier, Mitglied des Ordens Golden Dawn, Begründer der Sekte von Thelema. Er praktizierte alle Arten von magischen Techniken. Er war mit der Kabbala vertraut. Sex and Drugs and Magic und, zumindest als Antizipation, auch Rock'n'Roll. Let him practice speaking backwards, heißt es in einem seiner Bücher. Auf dem Cover der Beatles-LP Sgt. Pepper's ist in der Menschengruppe auch Crowley abgebildet, und zwar der zweite von links in der oberen Reihe. Auf die Frage, warum gerade diese Leute auf dem Album abgebildet seien, habe Ringo Starr geantwortet, These are the people who have influenced us. Auch den Led Zeppelin wird eine Beziehung zu Crowley's Magic nachgesagt. Ihr Leadgitarrist Jimmy Page wohnt heute im Haus von Crowley in Boleskine bei Loch Ness. In Crowleys Hauptwerk Magic findet sich eine Bemerkung über Shakespeare, die genauso auf ein hypersensibles Zeitgeistbewusstsein, das Wirken von morphogenetischen Feldern oder ähnlichem hindeutet, wie bei Manson. Ein wahrer Dichter kann nicht anders, als in seiner Kunst sich selbst und die Wahrheit der Dinge zu offenbaren. Ob er sich dessen bewusst ist, was er schreibt oder nicht. Crowley selber war als Eingeweihter höchsten Grades natürlich nicht auf so vage Informationen angewiesen. Von Frater I.A. lässt sich annehmen, dass es sich um Crowley selber gehandelt hat. Von ihm heißt es in Magic im Kapitel von den barbarischen Namen der Evokation. Dem Frater I.A. war als Kind gesagt worden, er könne den Teufel beschwören, indem er das Vaterunser rückwärts wiederholt. Er ging in den Garten und tat dies. Der Teufel erschien ihm und erschreckte ihn so, dass er beinahe gestorben wäre. Die Umkehrbarkeit eines Namens, einer Anrufung oder magischen Bewegung und damit die Umkehrbarkeit ihres Sinns ist offenbar aus der Kabbala abgeleitet. Sie findet sich noch ausgeprägter, wenn auch in ihrer ganzen Tragweite dunkel, im Kapitel von den Gesten. Hier ist die Rede von den Bewegungsarten des Magiers im magischen Kreis. Eine wichtige Bewegung ist die Spirale, wovon es zwei Grundformen gibt. Eine nach innen, eine nach außen. Sie können in jede Richtung vollführt werden. Und wie die Zirkulation rufen sie an, wenn sie deosil, das heißt im Uhrzeigersinn, ausgeführt werden und bannen, wenn sie nach der entgegengesetzten Richtung gehen. In der Spirale ist der Tritt leicht und lebhaft und nähert sich fast einem Tanz. Während der Magier ihn ausführt, wird er sich gewöhnlich um seine eigene Achse drehen, entweder in derselben Richtung wie die Spirale oder in der entgegengesetzten Richtung. Jede Richtung beinhaltet einen anderen Symbolismus. Eine Fußnote zu dieser Stelle verspricht mehr, als irgendwo anders im Text eingelöst würde. Neben dieser traditionellen Interpretation gibt es eine tiefer liegende Absicht, die durch die Richtung der Umdrehung ausgedrückt werden mag. Bestimmte Kräfte von furchtbarstem Charakter können durch entgegengesetzte Umkreisung angerufen werden, wenn sie mit ihnen als Ziel und mit der initiierten Technik ausgeführt werden. Für solche Kräfte ist Typhon der Archetypus und der Krieg der Titanen gegen die Olympia die dazugehörige Legende. Die Kabbala, auf die Crowley häufig Bezug nimmt, stellt die esoterische Tradition des Judentums dar. Sie taucht in einer mythischen Renaissance zwischen dem 12. und dem 17. Jahrhundert auf, greift aber auf ein viel älteres Wissen zurück. Ähnlich wie in der Gnosis, bei Swedenborg oder bei unseren Plattentexten haben die Wörter hier mehrere Bedeutungen. Die Buchstaben eines Satzes werden wie in einem Anagramm immer wieder umgestellt und legen eine neue Sinnschicht frei, die aber sehr wohl im Ausgangstext enthalten ist. Die Kabbala kennt äußerst komplexe Regeln für diese Kombinatorik. In der folgenden Geschichte wird die einfachste angewandt, die Richtungsumkehrung. Der Text stammt aus dem Anfang des 13. Jahrhunderts und wird dem Mishnah-Lehrer Judah ben Battira zugeschrieben. Der Prophet Jeremia beschäftigte sich allein mit dem Buch Jesira. Da erging eine himmlische Stimme und sprach: Erwirb dir einen Genossen. Er ging zu seinem Sohn Sira und sie studierten das Buch 3 Jahre lang. Danach gingen sie daran, die Alphabete nach den kabbalistischen Prinzipien der Kombination, Zusammenfassung und Wortebildung zu kombinieren. Und es wurde ihnen ein Mensch geschaffen, auf dessen Stirne stand Jahwe Elohim Emet. Es war aber ein Messer in der Hand jenes neu erschaffenen Menschen, mit dem er das Aleph vom Emet auslöschte. Da blieb Met. Da zerriss Jeremia seine Kleider wegen der hierdurch implizierten Blasphemie der Inschrift Gott der Herr ist tot und sagte: Warum löschst du das Aleph vom Emet aus? Er antwortete: Ich will dir ein Gleichnis erzählen. Ein Architekt baute viele Häuser, Städte und Plätze. Aber niemand konnte ihm seine Gunst abmerken und es mit seinem Wissen und seiner Handfertigkeit aufnehmen, bis ihn zwei Leute überredeten. Da lehrte er sie das Gleichnis seiner Kunst und sie wussten nun alles auf die richtige Weise. Als sie sein Geheimnis und seine Fähigkeiten erlernt hatten, begannen sie ihn mit Worten zu ärgern, bis sie sich von ihm trennten und Architekten wie er wurden. Nur dass sie alles, wofür er einen Taler nahm, für 6 Groschen machten. Als die Leute das merkten, hörten sie auf, den Künstler zu ehren und kamen zu ihnen und ehrten sie und gaben ihnen Aufträge, wenn sie einen Bau brauchten. So hat euch Gott in seinem Bilde und seiner Gestalt und Form geschaffen. Nun aber, wo ihr wie er einen Menschen erschaffen habt, wird man sagen, es ist kein Gott in der Welt, außer diesen beiden. Da sagte Jeremia, welchen Ausweg gibt es also? Er sagte, schreibt die Alphabete von hinten nach vorn in jene Erde, die ihr mit gesammelter Konzentration hingestreut habt. Nur meditiert nicht über sie in Richtung des Aufbaus, sondern vielmehr umgekehrt. So taten sie, und jener Mensch wurde vor ihren Augen zu Staub und Asche. Da sagte Jeremia, wahrlich, man sollte diese Dinge nur studieren, um die Kraft und die Allmacht des Schöpfers dieser Welt zu erkennen, aber nicht, um sie wirklich zu vollziehen. Auf der Suche nach einer Erklärung für die Hintergründe des Backward Masking auf Rock-LPs haben wir einige Hypothesen durchgespielt. Das Einzige, was sich bislang gesichert sagen lässt, ist, dass es ein Wissen um die magische Technik der Umkehrung gibt. Beim Golem-Ritus hatten die Alphabete ihre Wirksamkeit in Richtung auf die Schöpfung und umgekehrt in Richtung auf die Vernichtung. Bei Crowley richtete sich das Vaterunser vorwärts an Gott und rückwärts an den Teufel. Bei den Satanisten gilt das Gleiche vom aufrechten und auf den Kopf gestellten Kreuz. Es handelt sich also um eine komplementäre Bewegung zwischen zwei Polen. Uns beschäftigt aber immer noch die weitergehende Frage, ob es zu diesem geheimen Wissen eine geheime soziale Trägerschaft gibt, die sich durch die Zeit erstreckt. Eine Bruderschaft, eine Loge, Kanäle, Kreise von Eingeweihten, in denen das Wissen erhalten wurde, geschützt, durch die Mauern der Initiation. Das Umfeld, Satanismus, Crowley, Kabbala, legt diese Vermutung nahe. Wir wandten uns auf der Suche an das Fachblatt für paranoische Imagination, Kritik. Und tatsächlich wurden wir in der Juli-Nummer von 1973 fündig. Eine gewisse Jennifer Ford schreibt hier über die Drawcap-Sekte. Da sie zugibt, den Namen nur der Bequemlichkeit halber erfunden zu haben, in ihren Quellen hat sie keinen oder vielmehr unendlich viele Namen auffinden können, mit denen die Mitglieder sich selbst bezeichnen, so können wir ihn für unsere Zwecke getrost eindeutschen und sprechen im Folgenden von den Strefkür. Im ausgehenden 12. oder frühen 13. Jahrhundert muss ein verbindlicher Kodex von Schriften der Strefkür kompiliert worden sein. Er umfasst den Ursprungsmythos von der Himmelstreppe, den Weg des Verfalls, nämlich den Abstieg aus der Ungeschiedenheit in die Mannigfaltigkeit und den Weg der Erlösung. Da dieses Werk verloren gegangen ist oder bis heute erfolgreich geheim gehalten wird, sind wir auf apokryphe Schriften angewiesen. Aus ihnen lässt sich folgende Lehre rekonstruieren. Am Anfang war die Katastrophe, der Urknall, vielleicht ein Irrtum. Damit setzt der Fluch des Werdens ein, das auseinanderstrebende Universum, die Zeit, die Geschichte, die Vielfalt der Erscheinungen, die uns immer weiter vom ursprünglichen Ungeschiedenen trennt. Die Vorstellung, dass die Zeit zirkulär sei, man also abwarten könne, bis alles quasi von selbst zu seinem Ausgangspunkt zurückkehrt, halten die Sträfkühe für einen infamen Irrglauben. Es gibt keinen Kreis, der sich schließen könnte. Der Zerstreuung lässt sich folglich nur durch die Rückkehr begegnen, und das heißt Umkehrung. In das Ungeschiedene, das einige auch den Garten oder Paradies nennen, kommt man aber nur durch die Anstrengung, durch die Arbeit, die Maschine der Zeit zurückzudrehen. Besondere Aufmerksamkeit verdient das immer wiederkehrende Motiv der Treppe. So finden wir in einer Abhandlung des arabischen Forschungsreisenden Ahmad ibn Jubair aus dem Jahre 1632 die Erwähnung einer negativen Treppe, die man nur rückwärts hochsteigen kann. Versuche man jedoch vorwärts hinaufzusteigen, werde sie je länger, desto höher man steigt. Christlich würde man dieses sich umwenden als Bekehrung bezeichnen. Beide Male geht es um ein Einlenken auf den rechten Weg, als Abkommen von einem Abweg. Der Umkehr geht also die verkehrte Richtung voraus. Aber nicht nur man selbst, alles, was ist, muss in seinem Werden umgekehrt werden. Der gleiche Schwung, der es in der Zeit vorantreibt, muss am Angelpunkt umgelenkt werden, wie die Kraft des Angreifers im Aikido. Alles, was gesagt wurde, muss ungesagt gemacht werden, Stück für Stück storniert, ausgebucht aus dem kosmischen Journal, aufgehoben, zurückgeschleudert dahin, wo es herkam. Aus nichts wirst du geboren und ins nichts wirst du gehen. Ein lateinischer Text, der durch einige Eigenheiten in der Diktion auf eine nordspanische, eventuell maurische Quelle schließen lässt, führt ein Bild ein, das an jene russischen Holzpuppen erinnert. Wie bei ihnen legt sich um einen leeren Kern Schicht um Schicht von Zeichen und Bedeutung, Anhaftung akkumulierter Geschichte, Alterspatina. Die vorgeschlagene Strategie nimmt die Puppen wieder auseinander, kratzt die Schichten ab. Im Ergebnis eine Reductio ad nihilem. Auch das Orpheus-Motiv wurde von den Sträfkühe aufgenommen und als Schutzwall um ihre geheim gehaltenen Rückkehrglauben funktionalisiert. Es gibt keine Rückkehr aus dem Tod, wollen uns die verschiedenen Varianten dieses Mythos weismachen. Jennifer Ford schreibt im Folgenden von einem Entropiemodell, das die Nicht-Umkehrbarkeit in den Begriff der Zeit einführt und damit dem Sträfkühe-Glauben scheinbar den Boden entzieht. Zum Beleg, dass das nur ein Abwehrmechanismus gegen Neugierige sei, führt Ford einige Physiker an. Die behauptete Nähe, gar Mitgliedschaft dieser Männer bei den Sträfkühe, halten wir für zumindest suspekt. Dennoch hat das absichtsvoll in die Welt gesetzte Tabu auf den Blick zurück eine unbestreitbare Plausibilität. Es wird von der Sträfkühe durch die wohlplatzierten Erzählungen und Gerüchte geschürt. Die Angst soll die Masse des Volkes vom Weg der Erlösung fernhalten. Selbst innerhalb der Sekte wird um die wahre Bedeutung der Liturgien, zum Beispiel Hören des Weißen Albums, der Schleier des Geheimnisses gewahrt. Erst den Adepten des sechsten Grades, Magus Major, also kurz vor Aufnahme in den inneren Kreis, wird dieses enthüllt. Aber es hat immer wieder medial begabte Schriftsteller gegeben, die aller Verschleierungstaktik zum Trotz mehr von den Sträfkühe ahnten, als sie wissen konnten. Samuel Butler beispielsweise war, nach allem, was bekannt ist, kein Mitglied der Sträfkühe. Mit seinem Roman Eerie One hat er dennoch dem Reversionsvorgang ein Monument gesetzt, wenn auch verschlüsselt. Er will uns glauben machen, die Bewohner von Eerie One hätten die Technik in ihrem Land abgeschafft. Eine äußerst unglaubwürdige Erklärung, wenn man die Technikentwicklung in allen anderen Ländern der Erde vergleicht. Es handelt sich natürlich um eine Chiffre für Umkehrung. Dieser Prozess setzt in einem sozialen Gebilde immer an den jüngsten Neuerungen an, der Technik. Aber das ist natürlich nur die erste Station auf dem Weg zurück. Hat die Reversion nach den Zivilisationstechniken erst einmal auf das Wissen selbst übergegriffen, macht sich leider der paradoxe Selbstaufhebungseffekt, der im Kern des Sträfkührschen Glaubens steht, bemerkbar. Je umfassender das Wissen um die Umkehrung ist, desto vollständiger wird es ausgelöscht werden. Das ist seiner Überlieferung sehr hinderlich. Wir sind in Quellenhinweisen von Jennifer Ford soweit verfügbar nachgegangen und dabei auf einige Heretiker und Ketzer gestoßen, die für unsere Fragestellung von Belang sind. Aus Mangel an Raum fassen wir sie im Folgenden zusammen, obwohl sie es verdient hätten, ausführlich zitiert zu werden. Im zweiten Jahrhundert unserer Zeitrechnung führte der kühne Wang Chu eine Neuerung in das Denkgebäude der Streffkür ein. Im Zentrum stand der Phönix. Der Umkehrung des Werdens hielt er die Umkehrung des Vernichtens entgegen. Vielleicht, weil er in einer kriegerischen Zeit lebte und von Vernichtung und Tod umgeben war, schöpfte er Kraft aus der Vorstellung, dass das Universum im Feuer vergehe und aus dem Feuer neu entstehe. Die Essenz seiner Lehre kann man sich als eine Art Pendel vorstellen zwischen dem Sein und dem Nichtsein. Alles, was ist, wird nach dem Durchlauf der Strecke zurückgeworfen und durchläuft sie noch einmal. Seine Schüler lehrte Chu, sich still an den Wegesrand zu setzen und dem Kommen und Gehen zuzuschauen. Sie sollten die Sinnlosigkeit dieser Unrast verstehen und die äußerste Bereitschaft zur Stille erwerben. Dies sei nur möglich, wenn man in immer kürzeren Abständen die Richtung wechselt. Feuer und Phönix zugleich ist, schließlich auf einem Punkt verharrend, rasend schnell rotiert. Das Ziel ist, jede Handlung durch eine Nichthandlung und jede Nichthandlung durch eine Handlung aufzuheben. Jeden Schritt auf dem Weg ins Sein durch einen auf dem Weg ins Nichts. Chus Glaube wurde von den einen für ketzerisch und von anderen für heroisch gehalten. Er bewahrt sich in einem nicht ganz unbedeutenden Nebenzweig der Bruderschaft bis auf den heutigen Tag. In Umberto Rizzitanos großem Buch über die Geschichte der Araber finden wir einen weiteren Ketzer. Hassan ibn Khalil behauptet, dass die gängigen Praktiken der Bruderschaft nur zum Regressus ad infinitum führten und damit zum Scheitern verurteilt seien. Vielmehr brauche man nur einfach nichts zu tun, nicht mehr zu handeln, aber auch den wahren Kräften keinen Widerstand entgegensetzen. Die Physik würde das Phänomen heute so erklären. Den expansiven Kräften, die vom Urknall in die Geschichte drängen, steht ein Sog entgegen, der vom Ursprung ausgeht. Antiteilchen, die sich in der Zeit rückwärts bewegen. Diesem Sog brauche man sich nach Khalil nur zu öffnen, um auf den Weg der Erlösung zu gelangen. Wieder eine andere Absplitterung der Streifkür behauptete, der Kurzschluss ins Glück liege im Spiegel. Wie der Lichtstrahl im Spiegel müsse die Zeitachse zu ihrem Ursprung zurückgeworfen werden. Ihre Mitglieder stellten den Spiegel ins Zentrum der Rituale. Dem wurde von dogmatischer Seite entgegengehalten, dass der Spiegel, wie der Geschlechtsakt, die Zahl der Menschen vermehre, statt sie zur Ureinheit zu führen. Außerdem kehre der Spiegel zwar die Buchstaben um, nicht aber die Sätze, geschweige denn den Sinn. Ein Eingeweihter dieses Teils der Streifkür ist allgemein bekannt. Lewis Carroll hat mit Alice hinter den Spiegeln ein Buch geschaffen, in dem all ihre Weisheit enthalten ist. Man muss es nur zu lesen wissen. Also, wenn du einmal ordentlich zuhörst, Mietze, und nicht dauernd dazwischen redest, will ich dir erzählen, wie ich mir das Haus hinterm Spiegel vorstelle. Zuerst einmal kommt das Zimmer, das du hinter dem Glas siehst, das ist genau wie unser Wohnzimmer, nur ist alles verkehrt herum. Wenn ich auf einen Stuhl steige, kann ich alles genau erkennen, bis auf das Stück hinter dem Kamin. Ach, wenn ich da doch auch hineinsehen könnte. Ich wüsste zu gerne, ob sie dort im Winter auch ein Feuer brennen haben. Genau weiß man das nämlich nie. Höchstens, wenn unser Kaminfeuer qualmt, dann qualmt es in dem anderen Zimmer auch. Aber vielleicht tun sie dort nur so, damit es wie ein Feuer aussehen soll. Nun ja, und die Bücher sind auch ungefähr wie die unseren, nur laufen die Wörter alle nach der falschen Seite, so viel weiß ich, denn ich habe schon einmal ein Buch vor den Spiegel gehalten und dann halten sie einem von drüben aus dem Zimmer genauso eins entgegen. Wie gefiele dir das, Mietze, wenn du in dem Haus hinterm Spiegel wohnen müsstest? Ob sie dir dort auch deine Milch zu trinken geben? Aber vielleicht schmeckt Spiegelmilch nicht besonders gut. Aber jetzt, Mietze, jetzt kommen wir zum Korridor. Davon kann man einen winzigen Blick erhaschen, wenn man bei uns die Wohnzimmertür weit aufmacht. Der Korridor ist dann dem unseren sehr ähnlich, so viel man davon sehen kann. Aber dahinter könnte er natürlich ganz anders sein. Ach, Mietze, wie schön das wäre, wenn wir in das Spiegelhaus hinüber könnten. Sicherlich gibt es dort so herrliche Dinge zu sehen. Tun wir doch so, als ob aus dem Glas ein weicher Schleier geworden wäre, dass man hindurchsteigen könnte. Aber es wird ja tatsächlich zu einer Art Nebel. Da kann man ja mit Leichtigkeit durch. Und während sie das sagte, war sie schon auf dem Kaminzims. Sie wusste selbst nicht wie. Und wirklich schmolz das Glas dahin, ganz wie ein heller, silbriger Nebel. Mortimer Pivot, ein australischer Journalist, hat bei seinen ausgedehnten Nachforschungen in den Jahren 1979 bis 82 viele wertvolle Hinweise über die heutigen Manifestationen der Sekte zutage gefördert. So gäbe es Logen, die Experimente über den Einsatz des Computers ausführten. Eine Art Automatisierung der Umkehrung und Auslöschung aller elektronisch gespeicherten Informationen. Bei Hofstetter findet sich ein Krebsprogramm, das sich selbst rückwärts ausdruckt. Es liegt nahe, ein Programm zu entwerfen, das aus der Anweisung besteht, sich selbst zu löschen. Versuche in diese Richtung sind von den Universitäten in Minneapolis und Chicago bekannt. Pivot vermutet, dass es sich dabei nur um Vorarbeiten handelt. Das eigentliche Interesse gilt dem Programm, das sich selbst und sämtliche weltweit vorhandenen Daten löscht, dem Gottesprogramm. Bei den Computerviren könnte es sich um die nächste, wenn auch wohl kaum die letzte Entwicklungsstufe handeln. Computerviren greifen nachgerade chirurgisch in Benutzerprogramme ein und bringen mit jedem Mal, dass ein Programm gestartet wird, das System seinem Ende ein Stück näher. Sie benutzen also eine Vorwärtsbewegung, um das System als Ganzes in eine Rückwärtsbewegung zu versetzen. Pivot schließt, vielleicht ist das nur die Spitze des Eisberges, der aus der Zukunft im Rückwärtsgang auf uns zukommt. Vermutlich ist das Wissen um die Richtungsumkehrung nach einer gewissen Zeit eines der ältesten überhaupt. Wir hatten es bereits in der Kabbala gesehen. Zum Abschluss befragen wir nun die Ethnologie, die die ältesten Erzählungen der Völker und Stämme zusammenträgt. Vielleicht gelingt es uns mit ihrer Hilfe, der Bedeutung des Backward Masking auf die Schliche zu kommen. Die scherzhafte Mythologie der Holzfällerlager von Wisconsin und Minnesota enthält einzigartige Wesen, an die sicherlich niemand je geglaubt hat. Der Hide Behind sitzt immer hinter irgendetwas. So oft ein Mann sich auch umdrehen und wenden mag, immer hat er ihn hinter sich. Und daher hat ihn noch niemand gesehen, obwohl er schon viele Holzfäller getötet und verschlungen hat. Ferner gibt es dort den Gufeng, der rückwärts schwimmt, damit das Wasser ihm nicht in die Augen dringe. Er hat genau die Form des Radfisches, nur ist er viel größer. Und vergessen wir nicht den Goofersbird, einen Vogel, der sein Nest umgekehrt baut und nach hinten fliegt, denn er ist nicht daran interessiert, wohin er sich begibt, sondern nur daran, woher er kommt. Nach dem japanischen Volksglauben kommen den Menschen im Leben nur 60 Jahre zu. Der 60. Geburtstag ist ein ritueller Neubeginn. Bei der Initiation wird wie dem Neugeborenen eine rote Kappe und ein rotes, ärmelloses Kleid angelegt. Beim letzten Übergang, der Totenfeier, wird zum Zeichen, dass der Mensch jetzt einer anderen Welt angehört, alles verkehrt gemacht. Zum Leichenwaschen wird das heiße zum kalten Wasser geschüttet, das Leichengewand wird von rechts nach links geschlossen, der Kopf nach Norden gelegt. Unser Bild von der Umkehrung hat sich durch diese Mythen gewandelt. Sie nimmt den Menschen die Angst vor der Irreversibilität des Todes. Sie spiegelt in närrischen Figuren und in Ritualen das Leben wider. Sie ist zu einer erhaltenden Kraft geworden. Hier ist der Spieß umgekehrt. Waren bei allen vorangegangenen Erscheinungsformen die Umkehrungen Ausnahmen, untergründig, in jedem Fall peripher, so sind sie hier die Regel. Diese Regel besagt, dass sich die Regeln zu ihrem Erhalt in ihrem Verstoß spiegeln müssen. Dieser Zusammenhang wird in einem Aufsatz aus der Vormax Nummer 3, Zeitschrift auf der Überholspur, Sondernummer vom Un zum Irrsinn, deutlich herausgearbeitet. Wenn dieser Text, dessen Urheberschaft nicht zu recherchieren war, recht hat mit dem, was er am Stamm der Crow entwickelt, so hätten wir eine Antwort auf unsere Frage. Dann wäre nämlich die Umkehrung eine der grundlegendsten Formen des Sozialen überhaupt. Und die Streffkür und der Satanismus mit seinen Rückwärtsplatten wären nichts anderes als die Spiegelung einer Spiegelung. Zu den vielen merkwürdigen Phänomenen, mit denen die Indianer Nordamerikas die Welt bereichert hatten, gehörten auch die sogenannten Hundegesellschaften der Stämme am oberen Missouri. Wahrscheinlich hatten sie ihre Blütezeit im 18. Jahrhundert, noch vor der Vernichtung des indianischen Lebensraums durch die vordringende weiße Zivilisation. Sinn und Zweck dieser Organisationen, die man auch Vereine oder Banden nannte, lassen sich sicher nur noch bruchstückhaft aus den Erzählungen früher Reisender oder den Berichten ehemaliger Mitglieder erschließen. Nur eins ist sicher: Überall kehrten sie die Regeln des Stammesalltags um. Sie sind frei von Furcht, sie lieben den Ungehorsam, sie missachten die Inzestverbote. Nichts ist ihnen heilig. Mit diesen Worten leitet Fritz Kramer 1981 seinen Kursbuchartikel über die indianischen Kyniker ein. Aber auch wenn sie taten, was normalerweise streng sanktioniert wurde, so handelte es sich bei den Hunden doch in keiner Weise um Dissidenten, um Rebellen oder Aufrührer gegen die Sitten des Stammes. Ihre Regelverletzungen waren ein selbst geregeltes Spiel. Man muss sich die Hunde als Männer von hohem Ansehen vorstellen. In einem überlieferten Satz wendet sich der Gehilfe mit folgenden merkwürdigen Worten an Gelben Hund, der das Amt des himmlischen Hundes, des Stifters der Hundegesellschaft, innehat. Dir schließe ich mich an, denn ich stelle den Menschen dar. Die Hunde pflegten die verkehrte Rede. Sie taten immer das Gegenteil von dem, was sie sagten. Und ein Hund erwartete auch, dass andere das Gegenteil von dem taten, was er befahl. Schließlich liebten die Hunde den Ungehorsam. Gelber Hund spricht so zu den Kriegern: Wenn ihr gegen die Feinde kämpft und der echte Hund vorangeht, müsst ihr sagen: Geh voran und wirf dich auf den Feind. Dann muss er umkehren. Sagt ihr aber: Komm zurück, halte dich fern vom Feind. Dann muss er sich mitten unter sie werfen. Die Hunde waren Krieger. Als solche nahmen sie am permanenten Spiel um die Ehre teil. In Gesellschaften ohne Staat hat dieses Spiel um die Ehre eine besondere Bedeutung für die Regelung der sozialen Beziehungen. Innerhalb des Stammes, aber auch gegenüber den Nachbarn. Neben den Verwandtschaftsbeziehungen bestimmt sich in Stammesgesellschaften das soziale Ansehen wesentlich über die Spielregeln eines strengen Ehrenkodex. Wer gegen ihn verstößt, wird sozial geächtet. Als Krieger nun, wenn man gegen den Feind anritt, um Trophäen mit nach Hause zu bringen, waren die Hunde untadelig. Sie waren durch ihre Organisation in so hohem Maße zur Furchtlosigkeit und Tapferkeit verpflichtet, dass man von ihren Amtsträgern sagte, sie seien zum Sterben verurteilt. Überlebte einer dieser besonders ausgezeichneten Würdenträger seine Amtszeit, so war er für immer dem Gespött preisgegeben. Aber die Hunde waren nicht nur Krieger. Sie hatten sich die Pflicht und das Recht erworben, wie Hunde zu leben. Wie Hunde, das hieß auch schamlos. Sie waren nicht nur dazu verpflichtet, rohes Fleisch zu verschlingen, das man ihnen auf den Boden warf, sondern sie verletzten auch das Inzesttabu. Echter Hund lehrte, die Leute sollten bei Aufführung des Hundetanzes die Tür schließen und sich im Dunkeln frei ihren Lüsten hingeben, ohne auf Verwandtschaftsgrade zu achten, wie Hunde es tun. Was die Hunde taten, war nach dem gültigen Ehrenkodex also zweifelsohne ehrlos. Hatten sich die Hunde innerhalb des Stammes nur ein Privileg verdient? Der Informant suggeriert es. Das wurde in Anbetracht der Gefahren gewährt, denen die Hunde sich im Kampf aussetzten. Aber es macht keinen Sinn, eine so zentrale Tabuverletzung wie den Inzest als Privileg für kriegerische Leistungen zuzugestehen, die schließlich auch andere erbrachten. Kramer sieht in den Regeln der Hunde so etwas wie eine List im Spiel um die Ehre. Die echten Hunde halten sich an die Spielregeln, an die alle sich halten, in umgekehrter Lesart, aber letztlich mit dem gleichen Ziel. Alle Rücksichten des gewöhnlichen Lebens setzen sie zurück um sich für das Spiel um die Ehre freizumachen, um sich im Wettstreit um Kuhs den Vorteil vollkommener Furchtlosigkeit zu verschaffen. Darum genießen sie die höchsten Ehren, obwohl sie ehrlos wie Hunde leben. Ein Trick also, der größte Coup. Demnach war es kein Privileg, was sich die Hunde herausnahmen, weil sie sich verdient gemacht hätten, sondern sie warfen ihr soziales Prestige weg, um alles auf eine Karte zu setzen, mit der sie noch mehr zurückzubekommen hofften. Sie waren ehrenhaft, ohne tugendhaft zu sein. Wenn dem so ist, dann muss es eine Metaregel gegeben haben, mit der die Regelverletzung ohne Sanktion in das Stammesleben integriert werden konnte. Der Trick der Hunde musste legitim sein und das Treiben der Hunde wurde schließlich anerkannt. Diese Anerkennung war nicht nur eine Wertschätzung der kriegerischen Leistungen der einzelnen Hunde, sondern auch die Anerkennung der Regelverletzung selbst. Wie die Toten und die Narren standen die Hunde außerhalb der Regeln des Stammes und gehörten gerade dadurch dazu. Ein Paradox. Es gehörte zu den Regeln des Stammes, dass es die gab, die sie durchbrachen. Vielleicht könnte man das als das Prinzip einer ironischen Gesellschaft ansehen. Der Tote, der Hund und der Narr stehen in einer besonderen Beziehung zueinander. Jeder Hund war eigentlich schon ein Toter, wenn er seinen Schwur getan hatte. Er war der Überwinder der Furcht vor dem Tod, weil er schon tot war. Mit dem Narren verband ihn die Befähigung, Wahnsinn zu bringen. Zumindest wurde das den Hunden nachgesagt. Einzelne, die keiner Gesellschaft angehören mussten und keine Kuhs in den Schlachten sammelten, sich aber dennoch dem Tod durch einen öffentlichen Schwur ausgeliefert hatten, nannte man irre Hunde, die sterben wollen. Bis zu ihrem Tod pflegten sie die verkehrte Rede und lebten sie die verkehrte Welt. Angeblich sollen sie die Lieblinge der Frauen gewesen sein. Kramer zitiert überlieferte Anlässe für einen solchen Schwur. Ein junger Mann hat ein unheilbar krankes Knie, ein Mann hat viele Verwandte verloren, ein junger Mann, dessen Vater gestorben ist, sieht, wie seine Pferde leiden, da keiner so gut für sie sorgt wie sein verstorbener Vater. Ein Mann ist unzufrieden mit der Art, in der die Regierung Rationen verteilt. Man nannte sie irre Hunde, aber es gibt, wie Kramer anmerkt, keinen Hinweis darauf, dass man sie selbst für wahnsinnig hielt. Dennoch haben die Hunde etwas mit den Narren gemein. Beide gehen rückwärts durchs Leben und schauen sich die Dinge von hinten an. Sie erinnern den Stamm an die Regelhaftigkeit seiner Regeln, an die Menschenmöglichkeit anderer Welten, und der Stamm räumt diesem verbotenen Blick auf seine Rückseite einen eigenen Platz ein. Die Indianer Nordamerikas kannten wie wohl alle Stämme den Unterschied zwischen dem weisen und dem törichten Narren. Der Weise ist einer, der es schafft, mit seiner Eigenart soziales Prestige zu erlangen, während der andere, der dumme und tölpelhafte Clown, der seinen Spleen nicht symbolisch zirkulieren lassen kann, in seiner Einsamkeit zurückbleibt. Er wird verlacht, nicht ernst genommen, aber er bleibt der Begleiter der anderen. Im Lachen über ihn erkennt die Gesellschaft die Regelhaftigkeit ihrer Regeln. Sein unerklärliches Anderssein ist ein Erinnerungszeichen des Als-Ob-Charakters der Wirklichkeit. Es ist der Spiegel des Stammes im permanent stattfindenden Umkleideraum der ontologischen Doppelexistenz von Person und Darsteller. Eine Gesellschaft, die diesen ihren Spiegel nicht zerschlägt, die ihrer eigenen Desillusionierung lachend begegnet, ist eine ironische Gesellschaft. Der weise Narr spielt nicht nur nicht gemäß der Regeln, sondern er spielt mit ihnen. Er ist ihr Wächter, der ihre Erstarrung zum Gesetz verhindert. Daher haben die Gesellschaften des Gesetzes ihn ausgegrenzt und kaserniert. Der Narr spielt mit der Wirklichkeit. Aus ihrem Raum macht er einen Dreitorus, einen Raum, durch dessen Rückwand man erscheint, wenn man ihn an seiner Stirnseite verlässt. Er ist die überraschende Verkehrung der ehernen Ordnung, die einen mit der Rückseite der Erscheinungen konfrontiert. Ein merkwürdiger Spiegel, der nicht das Selbstbild, sondern den Hintergrund der eigenen Existenz zurückwirft. Der Narr ist die Bedeutungslosigkeit des Unterschieds und die Bedeutsamkeit des Gegenteils. Er ist die Verkehrung des Männlichen ins Weibliche und umgekehrt. Er sagt Nein statt Ja und Ja statt Nein. Er geht das Leben rückwärts und wird vom Krieger zum Kind. Der Narr ist töricht oder weise, er steht am Anfang und am Ende des Lebens. Aber er ist auch die Implosion der Pole. Als Unperson ist er die unbezeichnete Null. Er schließt den Kreis, dessen Schein er durchbrochen hat. Er ist Zerstörer und Schöpfer. Aus dem Ende macht er einen Anfang, womit alles weitergehen kann. Vielleicht wird nur dort, wo Hunde und Narren frei herumlaufen, die rückwärtige Kraft nicht von den Zwecken schwarzer Magie gelenkt. Sprecher im heutigen Rückwärtsnachtflug waren Elke Thier, Christian Unverzagt, Wolfram Haag, Frank Holzkamp und Volker Grasmuck. Texte wurden beigesteuert von Helmut Höge, Chu zum Narren in Pharmax Nummer 3, Zeitschrift auf der Überholspur, Schwerpunkt vom zum Irrsinn. Wolfgang Weihrauch, Nathas Satan, Flensburger Hefte 19, Aleister Crowley Magic, Die Bibel, Gershom Scholem zur Kabbala, Siron Borges, Samuel Butler Erewhon, Lewis Carroll, Alice hinter den Spiegeln, Japan-Handbuch, Fritz Kramer in Kursbuch 36. Musik, soweit nicht bereits angegeben, John F. und die Gruppe des Leichen, Mystery, Le Mystère de Voix Bulgare, Jan Garbarek, traditionelle afrikanische Musik und Roy Kuda. Sie hörten eine Sendung von Frank Holzkamp und Volker Grasmuck. Ist ja aus, nur Fälle. Hier ist ja in den letzten Sorten, ja. Hier ist ja in den anderen USA, schau mal doch. Ja, nur mehr euch da. Ja, nur mehr.